Es war ein trauriger Tag, fühl mich als laufe ich weg, fühl mich als laufe ich weg vor dem. Mein Schätzchen war untreu, sie fand jetzt jemand neu. Es war ein trauriger Tag für mich. Ich fühl mich weinend, sterbend, was fühl ich noch? Es war ein trauriger Tag.